Kundgabe 3731. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.03.1946. Lehrtätigkeit in der Notzeit. Endzeit. Eine gemeinsame Arbeit muss einsetzen für alle, die ich dazu berufen habe, auf dass sie mein Wort predigen in größter irdischer Not. Überall werden Menschen nötig sein, die mich verkünden und die Mitmenschen belehren sollen. Denn überall wird große Not sein. Überall werden die Menschen verzagt sein und sich nicht mehr zurechtfinden können, so ihnen jegliche Kenntnis mangelt um mein Walten und Wirken, um Zweck und Sinn dessen, was den Menschen zu tragen auferlegt ist. Denn solange ihnen ihr Ziel unbekannt ist, wissen sie auch nichts um die Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Und ich werde daher die Schritte meiner Diener hinlenken, wo ihre Wirksamkeit benötigt wird, wo ich Herzen weiß, die bereit sind, sich zu öffnen und mein Wort anzuhören. Und es wird ein jeder wirken können in seinem Kreise. Und mehr oder weniger groß wird dieser Kreis sein, je nach der Lehrfähigkeit meines Dieners auf Erden, der nun sein Amt antritt, voll bewusst, für mich und mein Reich tätig zu sein. Darum greife keiner vor, sondern jeder warte geduldig, bis der Ruf an ihn kommet, bis ich selbst ihn anweise, vernehmbar durch sein Herz. Denn alles nimmt zuvor seinen Gang nach meinem Willen. Es wird wohl Glaubensstärke gefordert von den Meinen angesichts der Not, die überall zutage tritt, die für viele Menschen untragbar erscheint und die ich doch zulasse, um die Herzen jener mir zuzuwenden. Die Meinen wissen um den Zweck der Not und sollen dieses Wissen den Mitmenschen übermitteln. Und darum lasse ich auch für die Meinen die Not zu, um ihnen die Möglichkeit zu geben, auf den Mitmenschen einzuwirken durch die Kraft ihres Glaubens, die alles leichter ertragen und überwinden lässet. Den Meinen stehe ich bei, so wie sie mich rufen, und darum wird ihre Not auch allzeit erträglich sein. Denn immer wieder wird ein Ausweg sein, wo menschlich keine Hilfe möglich erscheint. Sie aber sollen mir dienen in dieser Zeit. Sie sollen für mich reden und meiner Liebe, Weisheit und Allmacht Erwähnung tun. Sie sollen mich bekennen vor der Welt und den Mitmenschen die rechte Einstellung zu mir anempfehlen, die allein ihnen Schutz und Hilfe sichert. Sie sollen lehren und mich und mein Wort verkünden, und dies immer, wenn es möglich ist, besonders aber in der großen Notzeit, die meinem Eingriff auf Erden vorangeht und ihm auch folgen wird. Wo ihr große Not sehet, wisset ihr, dass euer Wirken erforderlich ist. Und euer gemeinsames Wirken wird nicht ohne Erfolg sein, so ihr selbst glaubensstark seid und mich stets und ständig im Herzen traget. Dann wird euch selbst die Not nicht schrecken, wenngleich ihr täglich Augen- und Ohrenzeugen davon seid. Denn ihr wisset, warum ich sie zulasse. Ihr erkennet ihre Notwendigkeit und den Segen, den ein jeder Mensch daraus ziehen kann. Und darum ist ein jeder Einzelne von euch nötig zur Verbreitung meiner Lehre. Und jeder Einzelne wird tätig sein können, entsprechend seiner Fähigkeit. Immer aber meines Segens gewiss, weil ich rüstige Arbeiter brauche für meinen Weinberg in der Zeit, die dem letzten Ende vorangeht. Amen.